Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Ich muss unbedingt, müssen durch nicht, aber ich möchte ein bisschen weitermachen bei dem Gedanken, den ich letztes Mal begonnen habe, nämlich, dass wir sehr, sehr leicht die Lüge zur Wahrheit umwandeln können und sie zur Wahrheit machen können. Wie ich euch so ganz klar gezeigt habe, der Arzt zum Beispiel sagt, du hast diese Krankheit und wir akzeptieren das als die Wahrheit. In dem Augenblick, wo wir es als die Wahrheit akzeptieren, dann ist das, was Gott gesagt hat, wenn es das Gegenteil ist, wie in diesem Fall, ist es dann die Lüge. Denn beide können nicht die Wahrheit sein. Und wenn du dein eigenes Leben anschaust, wenn wir unser Leben anschauen, wenn ich mein Leben anschaue, dann muss ich mir immer wieder bewusst sein, gibt es irgendetwas in meinem Leben, das im Widerspruch steht zu dem, was Gott sagt. Entweder über mich, das, was ich habe, das, was ich bin, das, was ich kann. Diese Frage müssen wir uns ständig stellen. Und dann ist einfach die Frage, was habe ich in meinem Herzen als Wahrheit akzeptiert? Das ist nämlich die große Frage. In dem Augenblick, wo der Herr sagt, ich vermag alles durch den, der mich kräftig macht, Christus, und in meinem Herzen habe ich akzeptiert, ich kann nicht alles. In diesem Augenblick, und das ist ja die gefährliche Sache, mache ich die Wahrheit zur Lüge und die Lüge wird zur Wahrheit in meinem Leben. Ich habe in einer Eine wissenschaftliche Sache hat mir Debbie gesagt, wir saßen da zusammen und dann hat sie mir etwas gesagt und sie hat gesagt, schau mal, was ich hier soeben gelesen habe. Das würde dich faszinieren. Das würde dich total interessieren. Und ich sagte, was? Und sie sagt, es ist bewiesen, dass wenn man die Worte sagt, ich kann das nicht, dann geschieht etwas im Gehirn. Das Gehirn wird insofern aktiv, dass das Gehirn jetzt das prozessiert und sagt, ich kann das nicht, also versuche ich es gar nicht zu machen. Die Motivation ist weg, der Körper geht gar nicht mehr in diese Richtung. So quasi, es sperrt zu. Und ich habe gesagt, wow, das ist genau das, was ich über das Herz lehre. Das Herz geht zum Gehirn, die Gedanken, und das Gehirn prozessiert es und das Gehirn führt es dann einfach aus. Und dann hat er mir gesagt, aber schau mal, was hier noch weiter steht. In dem Augenblick, wo... Schau dir das an, in dem Augenblick, wo man sagt, ich werde versuchen, ich werde schauen, wie ich das machen kann. In diesem Augenblick ändert sich etwas im Gehirn und das Gehirn prozessiert das so, dass es alle möglichen Wege versucht, um das auch machen zu können. Und denke mal, wie oft wir einfach die Lüge genommen haben. Ich kann das nicht. Ich bin zu schwach. Niemals kannst du zu schwach sein, wenn Christus in dir lebt und seine Kraft deine Stärke ist. In dem Augenblick, wo wir sagen, ich bin schwach, geschieht was? Wir haben jetzt die Lüge zur Wahrheit gemacht. Für uns ist es die Wahrheit, obwohl es die Lüge ist. Von Gottes Sicht ist es die Lüge. Schau, was ich mir hier in meinen Unterlagen hineingeschrieben habe. Das, was du akzeptierst, glaubst und mit deinen Gedanken und Gefühlen noch bestärkst und durch deine Worte und deine Handlungen noch weiterhin ihnen dann Kraft dazu gibst, das wird die Wahrheit sein, die in deinem Herzen etabliert ist und die du dann auch erleben wirst. Das heißt, mit anderen Worten, du schaffst dir deine eigene Realität durch das, was du im Herzen machst, etwas zur Lüge oder zur Wahrheit anzuerkennen. Und wenn wir das verstehen würden, dann würden wir eigentlich etwas verstehen, dass Gott ist nicht verantwortlich für den Erfolg unseres Lebens. Gott hat alles getan, dass wir ein Leben im Überfluss haben. Es ist die Frage, was glauben wir? Denn die Sache ist, wenn wir gewisse Dinge glauben, dann machen wir sie ja auch zur Wahrheit. In dem Augenblick, wo ich es zur Wahrheit mache, dass ich Mangel habe, in diesem Augenblick mache ich die Versorgung, die Gott mir zugesichert hat, zur Lüge. Ich habe alles in Christus. Ich wurde gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Welten. Mir wurde alles gegeben, das ich brauche zum überfließenden Leben und zur Gottseligkeit. So, was geschieht, wenn ich jetzt den Mangel zur Wahrheit mache? Was geschieht, wenn ich sage, ja, weißt du, eigentlich möchte ich das tun, ich habe das im Herzen, aber ich habe die Finanzen nicht dafür. Was geschieht? Ich habe jetzt es zur Wahrheit gemacht, dass mir die Finanzen fehlen, um das zu tun, was ich glaube, dass Gott will, dass ich tun möchte. Was habe ich gemacht? Ich habe eine Lüge zur Wahrheit gemacht. Aber Reinhard, wie kannst du das sagen, Lüge zur Wahrheit gemacht? Es ist doch die Wahrheit, dass ich die Finanzen nicht habe. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Wenn das die Wahrheit ist, dass dir die Finanzen fehlen, um das zu tun, was Gott will, dass du tun sollst, dann ist es die Lüge, dass Gott gesagt hat, alles wurde dir gegeben. Denn die zwei sind widersprüchlich. Die zwei sind im Gegensatz. Also entweder ist die Wahrheit des Wortes Gottes, dass dir alles gegeben wurde, das du brauchst, um das zu erfüllen auf dieser Erde, was du erfüllen sollst, dass dir alle geistlichen Segnungen geschenkt worden sind, dir alles gegeben ist zum Leben und zum Leben im, und zur Gottseligkeit, dass du in Christus alles bereits hast, dass du ein überschwängliches und ein Leben im Überfluss hast. Wenn das nicht die Wahrheit wäre, dann wäre es die Wahrheit, dass du einen Mangel hast. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und siehst du, es ist oft so subtil, dass wir auf die Umstände schauen und dass wir die Umstände zur Wahrheit machen. Und es ist die eine Sache, wenn das Wort Gottes etwas anderes sagt. Aber denk darum, und es geht immer um diese Sache, und das möchte ich hier mal klar niederschreiben. Es geht immer um das Wort Gottes, versus Umstände. Ich spreche nicht davon, und ich möchte auch nicht das verstanden haben, dass die Umstände nicht die Wahrheit sind, sondern ich spreche davon, wenn es einen Unterschied gibt zwischen dem oder einen Widerspruch gibt. Wenn es einen Widerspruch gibt zwischen Wort Gottes und den Umständen, dann kann ich diese Umstände doch nicht zur Wahrheit machen. Diese Umstände, die sind dann die Lüge. Da gibt es gar keine andere Definition. Weil in diesem Augenblick, wo die Umstände die Wahrheit sind und die, das Wort Gottes, sagt das Gegenteilige, mache ich ja das Wort Gottes zur Lüge. In dem Augenblick, wo Gott mir sagt, dass seine Versorgung gehört mir, er gibt mir alles, er hat alles bereits durch Christus mir geschenkt und die Umstände sagen, das habe ich nicht, mache ich das zur Lüge. Und darum, die Sachen, die wir in unserem Herzen etablieren, die wir in Gedanken festigen, die wir in Gefühlen festigen, die wir mit Worten und Handeln festigen, das werden dann auch für uns die Wahrheiten werden. Weißt du, wie viele Menschen mir gesagt haben, Gott hat mir gesagt, das zu tun, Gott hat mir gesagt, das zu tun, Gott hat mir gesagt, das zu tun, aber ich kann es nicht, weil mir die Mittel fehlen. Für mich ist es, als ob ich sagen würde, okay Gott, ich weiß, du hast gesagt, ich soll es tun, aber naja, du lügst halt. Wie kann Gott sagen, ich soll etwas tun, wenn er mich nicht bereits befähigt, es zu tun? Das sagt uns die Bibel doch. Wir können alles, wir sind mehr als Überwinder. Und wir sind verantwortlich dafür, dass wir die Wahrheit groß halten. Wir sind verantwortlich, dass wir das groß halten, immer wieder bestärken, dass das ist, worauf wir unser Leben bauen. Wir müssen den ganzen Tag Folgendes tun. Wir müssen mit Gedanken, wir müssen mit Gefühlen, wir müssen mit Worten, mit Handlungen die Wahrheit, und das ist das, was Gott sagt, fest etablieren in unserem Herzen. Nur wenn die Wahrheit im Herzen etabliert wird, dann hat die Lüge keinen Platz mehr. Solange ich diese zwei Sachen im Widerspruch ständig in mir kämpfen lasse und dann womöglich dem Recht gebe, solange wird das, was die Lüge ist, weil es ja ein Widerspruch zu dem ist, solange wird dann die Lüge auch in meinem Herzen zur Wahrheit verwandelt. Und das ist so eine Tragödie im Leben von vielen Christen. Weißt du, wie oft der Teufel uns Lügen einsagt und wir glauben diese Lügen als die Wahrheit? Zum Beispiel, die Bibel sagt, wir sind vollkommen in Christus. Das heißt, du bist vollkommen. Wenn du auch auf dich siehst und wenn du nur sagst, ach, ich bin noch so unvollkommen, noch unvollkommen, ach, da passt nicht, dort hapert es, dort passt es nicht, was sagst du damit? Dass die Bibel, die sagt, du bist vollkommen in Christus, nicht die Wahrheit sagt. Siehst du, wie gefährlich das ist? Und darum, wir müssen einfach auch bewusster unser Leben leben. Und erst wenn wir unser Leben bewusst leben, betrifft Lüge und Wahrheit. Und erst wenn wir uns mal im Klaren sind, dass egal was die Bibel sagt, es ist und bleibt die Wahrheit. Und nichts, was gegensprüchig ist, darf ich als Wahrheit anerkennen. Ich kann auf die Umstände schauen und ich kann sagen, so sind die Umstände, aber ich kann nicht sagen, das ist die Wahrheit. Und das ist auf allen Umständen unseres Lebens zu beziehen. Es ist egal, auf welchen Umstand deines Lebens du es beziehst. Die Frage ist immer, Hat Gott irgendetwas gesagt über diesen Umstand? Ich sage euch ein Geheimnis, vielleicht kein Geheimnis, aber einfach einen Tipp, der mir unwahrscheinlich viel hilft und wie ich mein Leben lebe. In Krisensituationen, in schwierigen Situationen, was mache ich da? Bevor ich überall hinlaufe und alle Leute anflehe, für mich zu beten, mir zu helfen, bla bla bla bla bla, tu doch etwas, gehe ich alleine in mein Zimmerlein, auf meinem Stuhl und dann verbringe ich Zeit mit dem Herrn und dann sage ich Folgendes: Herr, ich will wissen, was du sagst über diese Situation. Wie siehst du diese Situation? Was sagst du über diese Situation? Was ist das, was du jetzt über diese Situation zu sagen hast? Und das etabliere ich als die absolute Wahrheit in meinem Herzen. Und wenn das als Wahrheit etabliert wird in deinem Herzen und die Umstände gegenteilig sind, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr, als die Umstände als Lüge zu deklarieren. Und weißt du, und wenn du mal denkst und wenn du mal nachschaust, was Gott alles über uns sagt, weißt du, wenn du nur mal schaust, welche Dinge Gott über uns gesagt hat, wenn du mal schaust, was Gott sagt, wer wir sind und was wir haben, das kann doch nicht die Lüge sein. Es muss die Wahrheit sein. Du bist vollkommen in Christus. Du bist gerecht. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist mehr als ein Überwinder. Du vermagst alles durch den, der dich kräftig macht, Christus. Und es ist ja nicht nur eine Sache, oh ja, ich versuche das zu glauben, aber ich tue mir das schwer, es zu glauben. Nein, es ist eine Sache, die viel ernster ist. In dem Augenblick, wo ich diese Sachen nicht als die absolute Wahrheit anerkenne, werden sie zur Lüge. Weil entweder sind sie die Wahrheit oder sind sie die Lüge. Könnt ihr euch erinnern? Diese Grauzonen, die gibt es ja nicht. Weil es gibt ja nicht ein graues Reich. Es gibt das Reich der Finsternis und es gibt das Reich des Lichtes. Meine lieben Freunde, wir werden nächstes Mal weitermachen bei dieser Serie. Wir kommen schon langsam dem Ende zu. Ich hoffe, dass diese Serie euch auch gut getan hat und immer noch gut tut. Ich hoffe, ihr ergreift das im Herzen und ich hoffe, ihr tut alles und setzt alles daran, damit ihr das auch in die Praxis umsetzt und auch lebt. Herzlichen Dank, meine Freunde, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Weigere dich, irgendwelche Lügen in deinem eigenen Herzen etabliert zu haben. Und denke immer daran, der Vater der Lüge ist wer? Der Teufel. Jedes Mal, wenn du die Lüge akzeptierst, hast du den Vater der Lügen. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid, und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt. Aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.